الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، wir beginnen inshallah den 38. Dars, wenn ich mich nicht irre, von den Fajr Unterrichten. Wir sind gerade beim 7. Hadith von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Der Hadith ist an Tamim ibn al-Dari, radiyallahu anhu, an der Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qal, ad-dinu nasiha, thalathan. Qulna, liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Also, von Tamim ibn al-Dari, radiyallahu anhu, dass der Nabi sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat, ad-dinu nasiha. Der Dien ist ein Nasiha, Ratschlag geben. Dreimal. Wir sagten, an wem oder für wem, ja Rasulullah? Für wem, ja Rasulullah? Er sagte, für Allah, sein Buch, sein Gesandter und die Imame der Muslime und ihre Allgemeinheit. Überliefert bei Muslim. Wir machen inshallah weiter. Wir haben gestern schon damit angefangen und heute machen wir inshallah das, inshallah, also das zu Ende. Ibn Rajab rahimahullah sagt, was aber die Nasiha an Allahs Buch betrifft, so ist das die Härte oder die Größe der Liebe dazu, yani zu Allahs Buch, und die Hoch seines Wertes. Denn es ist Allah, die Worte des Schöpfers. Okay? Und die Größe und das große Begierden oder das große Streben oder das große Verlangen nach das Verständnis davon, von Allahs Buch. Ja, und das, die große Sorge oder Sorgfalt, ja, dass man sehr darauf achtet, yani, ihn zu betrachten und bei das Rezitieren davon stehen zu bleiben, um die Bedeutungen zu verstehen, die sein Herr von ihm will, dass er sie versteht. Dass man das genau betrachtet. Ja? Und oder dass man das auch das danach handelt, nachdem man das versteht. Denn genauso ist der Nasih von den Dienern. Er versteht. Ja? Er versteht das, was derjenige, der ihm Nasiha gibt. Ja? Was er ihm nahe tritt, yani, was er ihm yani, zu, als yani, Wasiyya gibt. Ja? Wenn er ihm etwas nahe legt und er nahe, yani, etwas yani, sagt, ja? Dann versucht er das genau zu verstehen. Ja? Und wenn er eine Botschaft von ihm bekommt, dann kümmert er sich darum und sorgt sich darum, dass er alles versteht, was da drinnen geschrieben wurde, damit er das danach auch handelt. Ja, wenn du jemanden liebst, ja, und du bekommst eine Botschaft von ihm, dann kümmerst du dich genau darum, das erstens einmal sorgfältig zu lesen und danach, um danach auch zu handeln. Ebenso derjenige, der Nasiha gibt, ja, derjenige, der Nasiha ist, an Allahs Buch, an das Buch seines Herrn. Er kümmert sich darum und sorgt sich darum, es zu verstehen. Ja, damit er für Allah das tut, was er ihm befohlen hat, wie Allah es liebt und womit, wie Allah Azzawajal auch damit zufrieden ist. Und dann verbreitet er das, was er versteht, unter die Diener und bleibt daran, es zu studieren, mit der Liebe zu ihm, ja, mit der Liebe zu ihm, und dass man sein Benehmen den Koran anpasst und dass man yani den Adab vom Koran annimmt. Was die Nasiha zu den Gesandten sallallahu alaihi wasallam in seinem Leben ist, während Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani am Leben war, so ist es, dass man sich anstrengt, in ihm zu gehorchen, ihn zu unterstützen und zu helfen. Und das Ausgeben von Geld, wenn er es braucht oder wenn er es will. Ha? Und dass man sich eilt, ihn zu lieben. Okay? Und so weiter. Aber, was aber die Nasiha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach seinem Tod betrifft, so, dass man sich darum kümmert, oder dass man sich anstrengt, ha? Und dass er darauf achtet, nach seiner Sunna zu streben und dass man nach seinen Akhlaq und Adab strebt und sucht, ja, und dass man ihn hochschätzt. Ja, dass man ihn hochschätzt, dass man sehr wütend wird und von denjenigen abweicht oder sich abwendet, der die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Ja? Und dass man wütend gegenüber demjenigen wird, der es, also die Sunna, verlieren oder verloren gehen lässt. Ja? Wa in kana mutadayyinan biha. Ja? Selbst wenn er, ja, sie einhaltet, aber er lässt eine Sünde verloren gehen, ja, dann wird man dafür wütend. Und das Lieben von alles mit ihm verbunden ist, das heißt denn eine Verwandtschaft, yani die Verwandtschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder die Hijra oder jemand, der ihn unterstützt hat oder und so weiter. Oder jemand, yani ein Gefährte von ihm war, selbst wenn es nur eine Stunde von Nacht oder Tag war, während er Muslim war. Yani, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, alles, was mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun hat, liebt. Sei es jetzt seine Bekanntschaft, seine Be Verwandtschaft, ja, oder Leute, yani, mit denen er eine Heiratsverwandtschaft hatte, oder die Muhajirin, oder diejenigen, die ihn unterstützten, oder mit ihm auswanderten, oder die Gefährten von ihm, selbst wenn diese nur eine Stunde, während sie Muslime natürlich waren, ja, mit ihm waren. Okay? Und dass man ihn nachahmt in der Kleidung, ja, und im Aussehen. Okay? Das ist alles die Nasiha an den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Und die Nasiha zu den Imame der Muslime, yani die Befehlshaber der Muslime und die Gelehrten der Muslime, so, dass man liebt, dass sie yani fromm sind und dass sie in Ordnung sind und dass sie rechtschaffen sind und ja, dass man ihre Rechtschaffenheit und ihre Frömmigkeit, ja, und ihre Gerechtigkeit liebt, ja, und dass man liebt, dass die Umma sich um ihnen vereint, ja, und dass man es hasst, dass die Umma sich von ihnen abwendet, beziehungsweise dass die Umma sich bei ihnen, ja, zersplittert. Ja? Und dass man Allah Azzawajal nahe, yani, dass man Allah Azzawajal nahe kommt durch der Gehorsam zu ihnen oder die Gehorsamkeit zu ihnen in das, wo die Gehorsamkeit zu Allah Azzawajal ist. Und dass man denjenigen verabscheut, der die Meinung hat, dass man gegen sie rebelliert, ja, und dass man es liebt, dass man sie ehrt in der Gehorsamkeit zu Allah Azzawajal. Okay? Und hier muss ich an das erinnern, was ich gestern gesagt habe. Hier ist immer das verbunden mit der Gehorsamkeit zu Allah Azzawajal. Und hier ist die Rede von den Imamen der Muslime. Von den Imamen der Muslime, die selbst Muslime sind, die rechtschaffen sind. Ja? Die Muslime in erster Linie sind, selbst wenn sie ungerecht sind. Okay? Aber wenn jemand ein Kafir wird und ein Murtad wird, so wie es wir heute in der heutigen Zeit haben, ja, bei vielen, oder bei den meisten Herrscher der Muslime, ja, dann ist das eine andere Geschichte, dann sind sie keine Imame der Muslime. Weil la ta'ata li makhluq fi ma'siyat al-khaliq. Kein Gehorsam zu den Dienern in der Ungehorsamkeit zu den Schöpfer. Ja? Oder kein Gehorsamkeit zu den Geschöpfen in der Ungehorsamkeit zu den Schöpfer, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Okay? Und wie gesagt, ich habe gestern schon darüber gesprochen. Und was die Nasiha zu den Muslimen betrifft, so dass man das liebt für sie, was man für sich selber liebt. Und dass man das für sie hasst, was man für sich selber hasst. Und dass man so in Sorge um sie ist. Dass man mit den Jüngeren von ihnen barmherzig ist. Und mit den Älteren von ihnen respektvoll ist. Dass man trauert für ihre Trauer. Und sich freut für ihre Freude. Selbst wenn ihm das in seiner Dunya schadet. Wie zum Beispiel, wenn ihre Preise, wenn er jetzt einen Handel betreibt und ihre Preise zu niedrig sind, ja, er hat weniger Gewinn davon, da wäre es sogar besser für ihn bei Allah Azza wa Jal, wenn er das bei einem Muslim, mit einem Muslim macht, anstatt mit einem Kafir, selbst wenn er sein Gewinn weniger ist. Und dass man ihre Rechtschaffenheit und ihre Einigkeit und dass es ihnen gut geht, dass man das für sie liebt und dass man sie gegen ihren Feind unterstützt und dass man jeden Leid und alles Schlechte von ihnen abwehrt. Okay? Und hier ist eine kleine Sache, was ich dazu sagen möchte. Und zwar, das sind die Akhlaq der Muslime. Ja? Jemand, der sich freut für die Trauer einer Muslime oder der Muslime allgemein. Jemand, der sich freut, wenn die Muslime besiegt werden. Jemand, der sich freut, wenn Muslime getötet werden. Jemand, der sich freut, wenn Muslime eingesperrt werden. Wallahi, und ich beharre noch immer darauf, das sind Eigenschaften von Nifaq. Das sind Eigenschaften von Nifaq. Okay? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer sich nicht um die Angelegenheiten der Umma oder der Muslime kümmert, der ist nicht von ihnen. Und er sagt, keiner von euch ist gläubig, bis er das für seinen Bruder liebt, was er für sich selber liebt. So ist das eine Eigenschaft von Nifaq, wenn jemand sich über die Niederlage der Muslime freut. Und manche Gelehrten erklärten das sogar zu Kufr. Weil das im Endeffekt, nur jemand, der sowas macht, kann nur von Kufr, aber es ist eine Eigenschaft von Kufr, und ich sage nicht, dass es selber Kufr ist, ich korrigiere mich noch einmal, es ist eine Eigenschaft von Tawalli der Kufar, von Kufr. So muss derjenige aufpassen, weil jemand, der zu einer Gemeinschaft gehört, der freut sich niemals. Der freut sich niemals, wenn es dieser Gemeinschaft schlecht geht. Der freut sich niemals, wenn diese Gemeinschaft heimgesucht wird. Der freut sich niemals, wenn es jemandem von dieser Gemeinschaft schlecht geht. So musst du dich entscheiden, oh Muslim, musst du dich entscheiden, zu welcher Gruppierung gehörst du dich? Zu welcher Gruppierung gehörst du? Gehörst du zu der Gemeinschaft der Muslime oder gehörst du zu den integrierten demokratischen Mistidioten? Muss man aufpassen. Muss man genau unterscheiden. Weil dieses Buch, dieser Koran ist eine Unterscheidung, Al-Furqan. Und man muss die Adawa zu den Kuffar haben, die Feindschaft zu den Kuffar haben, nicht zu den Muslimen. Allah Azza wa Jalla sagt, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إلى قوله بس dann gesagt hat, كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ Abadan hatta tu'minu billahi wahda. Und zwischen uns und euch herrscht Feindschaft und Hass für immer, bis ihr an Allah alleine glaubt. Das haben sie zu Kuffar gesagt. Niemals zu einem Muslim. Niemals zu einem Muslim. Wo ist die Loyalität zu den Muslimen? Wo ist Al-Wala? Und wo ist Al-Bara? Wo ist die Lossagung vor den Kuffar, wenn du dich freust für ihren Sieg? Wenn du dich freust, wenn sie eine muslimische Frau gefangen nehmen? Wenn du dich über eine muslimische Frau, die in Gefangenschaft ist, lustig machst? Und die größere Katastrophe ist dann, wenn du als Prediger oder als sogenannter Prediger das tust. Yani, anstatt dass du als Prediger, von dem Allah Azza wa Jal, yani, an den Allah Azza wa Jal eine große Verantwortung gegeben hat, dass er den Haq den Menschen zeigt und dass er ihnen aufzeigt, was sie machen müssen, anstatt dass du das machst, machst du dich über eine gefangene Schwester lustig. Wallahi, das kann nur ein Munafiq. Und jemand, der noch nie Al-Wala wal-Bara in seinem Leben hatte, verstehen. Und vor allem, jetzt kommen dann Leute und sagen, ja, warum, vielleicht ist das so und vielleicht ist das so. Wallahi, das ist nicht das erste Mal, dass mit solchen Leuten das kommt. Sie freuen sich über den Tod von Schiuch oder die Tötung von Schiuch. Sie freuen sich, wenn Brüder gefangen genommen wurden, reden über sie schlecht. Sie reden sogar und zitieren von Kuffar und von Zeitungen. Und Allah Azza wa Jalla sagt, ja, ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Und sagt, sie greifen Journalisten an und sie greifen das an und sie greifen dort das an. Yani, erstens einmal, hast du das gesehen? Und zweitens einmal, ist ein Journalist jetzt jemand, selbst wenn es gewesen wäre, und uqsim billah, yani, das, was in den Zeitungen geschrieben wurde, ist gelogen. Aber selbst wenn es so wäre, ist ein Journalist jetzt für dich jemand, den du mehr verteidigst als ein Muslim? Und ist ein Journalist, khalas, ma'asum ad-dam, yani, sein Blut und seine Ehre und sein Leben ist geschützt, khalas, weil er Journalist ist, nur weil er Journalist ist? Und deswegen, wo ist die Nasiha an die Allgemeinheit der Muslime hier? Wenn du eine Nasiha an die Allgemeinheit, wie wir das hier erklärt haben, dass man das liebt für sie, was man für sich selber liebt. Und dass man das hasst für sie, was man für sich selber hasst. Und dass man sich freut für ihre Freude und dass man trauert für ihre Trauer. Wo ist einmal von diesen, möge Allah Azza wa Jalla sie vernichten oder rechtleiten, die ein Dua einmal für eine Schwester, die in Gefangenschaft ist. Vor allem die Schwester, die hier in Deutschland in Gefangenschaft ist. Einmal ein Dua. Hat einer von denen eine Träne vergossen deswegen? Aber wenn du, wie oft haben sie Tränen vergossen und hart geredet gegen diejenigen, unsere Brüder, die alles aufgeben für Allah Azza wa Jal. Zeigt uns einmal, wo sie diese Härte verwendet haben für die Tawarit und Kreuzzügler. Möge Allah Azza wa Jal sie vernichten. Und Wallahi, ich sage eine Sache. Yuhsharu al-mar'u ma'a man ahab. Jeder wird am jüngsten Tag mit jenen sein, die er liebt. So, inshallah, ich bitte Allah Azza wa Jal, dass wenn diese Kuffar unterstützen, dass er sie mit ihnen sein lässt am jüngsten Tag. Und waqala Abu Amr ibn Salah, النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. Okay, الحمد لله. Okay, Abu Amr ibn Salah sagte, النصيحة ist ein umfassender Begriff, das beinhaltet, dass derjenige, der Nasiha gibt, für denjenigen, an den die Nasiha gerichtet ist, alles Gute tut. Qawla, iradatan, wollend und tuend. Yani, mit Wort und Tat. Mit Absicht und Tat. Okay? So ist die Nasiha für Allah Azza wa Jal der Tawhid zu ihm. Und dass man ihm beschreibt, mit den Eigenschaften der Vollständigkeit und der Ehre oder der Würde oder Allmächtigkeit oder Gepriesenheit, verzeiht mir, und dass man ihm freispricht von allem, was dies widerspricht oder entgegensteht, und dass man die Sünden gegenüber ihm meidet, und dass man ihm gehorcht und ihm und das, was er liebt, und ihm wohlgefällt, aufrichtig ihm gebührt. Und dass man für ihn liebt und für ihn hasst. Und dass man Dschihad gegen diejenigen führt, die Kufr an ihm, subhanahu wa ta'ala, begehen. Und das Gleiche. Und dass man dazu aufruft. Und dass man dazu aufruft und dazu motiviert. Und die Nasiha an seinem Buch ist, dass man daran glaubt und es hochschätzt und ihm freispricht, yani von alles Schmutzige, von alles Schlechte, ja, ihm fernhält von all dem. Und dass man ihm auf beste Art und Weise rezitiert. Ja, und dass man stehen bleibt bei seinen Befehlen und Verboten. Ja, und dass man seine Wissenschaften und Beispiele versteht und seine Verse betrachtet und dazu aufruft. Ja? Und das Abwehren der Verfälschung, der Übertreiber, ja? Und der Gott und die Verunglimpfung der Gottlosen von ihm, dass man das von ihm aber, von Allahs Buch abwehrt. Ja? Und die Nasiha an seinen Gesandten ist auch ähnlich oder nahe dazu, dass man an ihn glaubt. Und an das, womit er gekommen ist, und dass man ihn respektiert und hochschätzt, und dass man festhält an die Gehorsamkeit zu ihm, ja? Und dass man seine Sunna wiederbelebt, ja? Und dass man die Wissenschaften der Sunna verbreitet, ja? Und denjenigen anfeindet, ja? Der ihn oder seine Sunna anfeindet, und zu denjenigen loyal ist, der zu ihm oder und zu seiner Sunna loyal ist. Okay? Und dass man seine Achlak annimmt und sein Adab annimmt und dass man seine Familie und seine Gefährten liebt und dergleichen. Und die Nasiha an die Imame der Muslime. Ich lese in Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali. Barakallahu fiik. Und die Nasiha an die Imame der Muslime ist, dass man sie beim Haq, bei der Wahrheit beisteht und hilft. Und dass man ihnen dabei gehorcht. Und dass man sie daran erinnert und daran warnt. In einer guten und sanftmütigen Art. Ja? Und dass man es meidet, gegen sie aufzustehen. Und für sie Dua zu machen, dass Allah Azzawajal sie zum Guten verhilft. Ja? Und so weiter. Und die Nasiha an die Allgemeinheit der Muslime ist, dass man sie auf ihre Interessen hinweist und ihnen ihre Angelegenheiten ihres Dienst und ihrer Dunya lehrt, ja, und ihre Blöße bedeckt, yani alles Schlechte von ihnen bedeckt, ja, und ihre Lehren stopft, yani wenn sie irgendwas benötigen, dass man da einspringt. Ja, und sie gegen ihre Feinde zu unterstützen und sie zu verteidigen. Ja, und den Betrug gegen sie zu meiden. Betrug und Neid gegen sie zu meiden. Ja, und dass man für sie liebt, also für die Muslime liebt, was man für sich selbst liebt. Und für sie hasst, was man für sich selbst hasst. Und dergleichen. Okay? Ende des Zitats von Abu Amr ibn Salah. Und von den Arten der Nasiha an die, yani an die Allgemeinheit der Muslime, ja, ist, dass man den Leid und das Schlechte von ihnen abwehrt durch, ja, und dass man ihren Armen, ja, yani auf Sachen verzichtet für ihren Armen, ja, und ihren Unwissenden lehrt. Und derjenige, der von ihnen, von der Wahrheit abweicht, ja, in einer Aussage oder Tat, mit einer guten Art, ja, zu der Wahrheit zurückbringt. Ja, und dass man sanftmütig mit ihnen ist, beim Gebeten des Guten und Verbieten des Schlechten. Aus Liebe für die Beseitigung ihres Schlechtens, selbst wenn dadurch einen Schaden für die eigene Dunya geschieht. Wie einer der Salaf sagte, وَدِدْتُ أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ أَطَاعُ اللَّهِ وَإِنَّ لَحْمِي قُرِضَ بِالْمَقَارِيضِ. Das heißt, ich wünschte, dass diese Geschöpfe Allah gehorchen würden, selbst wenn mein Fleisch dafür mit den Zangen aufgespießt wird oder aufgeschnitten wird. Und Umar ibn al-Abdul-Aziz, rahimahullah, hatte gesagt, Ya laytani amiltu fikum bi kitabillahi wa amiltum bih. Fakullama amiltu fikum bi sunna, waqa'a minni udwun, hatta yakuna akhiru shay'in minha khuruju nafsi. Umar ibn al-Aziz, der ein Khalifa war, sagte, der rechtschaffene Khalif, der fromme Khalif, er sagt, ich wünschte, ich hätte in euch nach Allahs Buch gehandelt und ihr hättet danach gehandelt. So dass immer, wenn ich in euch mit einer Sunna handle, dass ein Körperteil von mir abfällt, bis das letzte davon mein Leben rauskommt. Und von den Arten der Nasiha an Allah Ta'ala und sein Buch und sein Gesandten, und das ist speziell für die Gelehrten, ist, dass man auf die fehlgeleiteten Neigungen mit Koran und Sunna antwortet. Und dass man mit Beweisen aufzeigt, was all diese Neigungen widerspricht. Ebenso das Abwehren der schwachen Aussagen von den Fehlern der Gelehrten und Aufzeigen der Beweise des Koran und Sunna dafür, yani, dass sie ihr widersprechen. Okay? Und davon ist auch das Aufzeigen, was authentisch ist, von den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was nicht authentisch oder nicht bestätigt ist, durch das Aufzeigen der Zustand der Überlieferer und von wem die Überlieferung von ihnen angenommen wird und von wem nicht angenommen wird. Ja? Und das Aufzeigen des Irrens von demjenigen, ja, der yani, vertrauenswürdige von den Überlieferer, ja, als yani, als Gegenteil nein, und das Aufzeigen von den Fehlern von denjenigen oder von das Irren von denjenigen von den vertrauenswürdigen Überlieferer, yani, auch wenn er vertrauenswürdig ist, dass man trotzdem seine Fehler aufzeigt, dessen Überlieferungen angenommen werden. Und von den größten Arten der Nasiha ist, dass man Nasiha gibt für denjenigen, der um Rat fragt in einer Angelegenheit, in seiner Angelegenheit, ja. Ja, wie sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. Wenn einer von euch seinen Bruder um Rat fragt, dann soll er ihm Rat geben. Und in einigen Ahadith, إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب. Von dem Recht des Muslims über den Muslim ist, dass er ihm Nasiha gibt, wenn er abwesend ist. Und die Bedeutung davon, dass wenn er in seiner Abwesenheit mit Schlechtem erwähnt wird, dass er ihn unterstützt und für ihn und ihn verteidigt. Ja? Nicht, dass du da sitzt und zuhörst. Okay, das ist die Nasiha an deinen Bruder, wenn er abwesend ist. Und wenn er sieht, dass jemand ihm Leid zufügen will in seiner Abwesenheit, dann hält er ihm auf davon. Denn die Nasiha während der Abwesenheit weist auf die Wahrhaftigkeit der Nasiha. Okay, weil er, wenn du jemanden verteidigst und er ist nicht einmal da, dann ist es aufrichtig und wahrhaftig, als wenn du ihn während seiner Anwesenheit verteidigst, dann könntest du vielleicht auch was von ihm wollen und so weiter. فإنه, ja, genau, das hat er auch gesagt. Das heißt, dass er das aus Leyani, weil er etwas von ihm braucht, kann er an ihm in seiner Anwesenheit was sicher geben, yani ihn verteidigen und so weiter. Aber wenn er abwesend ist, dann betrügt er ihn. Und Al-Hasan sagte, إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. Al-Hasan sagte, du wirst die wahrhaft, du wirst wirklich die Nasiha oder die wahrhaftige Nasiha zu deinem Bruder nicht erreichen, bis du ihm das befehlst, wozu du nicht imstande bist. Yani, bis du ihm das gebietest, wozu du nicht imstande bist. Und der Hassan sagte auch, und einigen der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten, ha, والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. يعني أين ده جفاك des Propheten صلى الله عليه وسلم sagte: Wenn ihr wollt, schwöre ich euch bei Allah, dass die liebsten Diener zu Allah, Diener Allahs zu Allah oder für Allah sind diejenigen, die die Diener zu Allahs Liebe bringen. Yani die bringen die Menschen dazu, dass sie Allah lieben. Und sie bringen, und sie, yani, sie tun dazu, dafür sorgen, oder sie arbeiten dafür, dass Allah die Menschen liebt, indem die Menschen natürlich Allah gehorchen und sie streben in der Erde mit der Nasiha. Okay? وقال فرقد السبخي قرأت في بعض الكتب المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك والمحبة فيما هناك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل يحبونه ويحبون ذكره ويحببون إلى خلقه يمشون بين عباده بالنصائح. يعني sagt, derjenige, den Allah عز وجل liebt, ist ein Amir über die ganzen Umara. Seine Gruppe ist die erste Gruppe Yawm al-Qiyamah. Und seine Sitzung ist die nächste Sitzung dort. Ja, dort der Platz, wo sie sitzen. Ja. Auf jeden Fall, er sagt, ja, die Eigenschaft von diesen Leuten ist was? Dass sie zwischen die Diener Allahs mit den Ratschlägen, mit den Nasa'ih gehen. Und sie fürchten über sie von ihren Taten an dem Tag, wo die Skandale, alles entblößt wird. Die sind Awliya Allah und seine Geliebten und die Leute, die er auserwählt hat. Ja? Die keine Ruhe finden vor das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jalla uns von ihnen sein lassen. وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه. ها ابن علية sagt über die Aussage von Abu Bakr al-Mazni, diese Aussage von Abu Bakr al-Mazni ist was? Er sagt, Abu Bakr رضي الله عنه hat die Gefährten von Rasulullah, yani die restlichen Gefährten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nicht überholt oder war nicht höher als sie, durch ein Fasten oder durch ein Gebet, sondern durch etwas, was in seinem Herz festsaß. Oder etwas, was in seinem Herzen war. Er sagte, Ibn Ali sagt, das, was in seinem Herz war, war die Liebe für Allah und die Nasiha für seine Geschöpfe. Und Al-Fudayl ibn Ayyad sagte, ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. الله أكبر. الفضيل بن عياد sagte, derjenige, der uns erreicht hat, yani die hohe Stufe, hat das nicht erreicht durch viel Gebet oder Fasten, sondern hat das erreicht mit der Güte der Seelen, yani dass er das leicht opfert für Allah Azza wa Jal, und das Wohlergehen der Brüste, yani dass er kein Groll und Hass gegen einen Muslim in seinem Herzen hat und die Nasiha für die Umma. Und Abdullah ibn Mubarak wurde gefragt, welche der Taten sind am besten. Er sagte, die Nasiha für Allah. An-Nusha lillah. Und Muammar sagte, es wurde gesagt, أنصح الناس لك من خاف الله فيك. Der am meisten von den Menschen dir Nasiha gibt, ist der Allah in dir fürchtet. Und die Salaf, wenn sie eine Nasiha an jemanden geben wollten, haben sie ihm heimlich ermahnt. So dass einer von ihnen sagte, من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي النصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn du deinen Bruder zwischen unter vier Augen sozusagen ermahnst, dann ist das die Nasiha. Und wenn du ihm öffentlich ermahnst, dann hast du ihn bestraft oder hast du ihm getadelt. Okay? Hast du ihm yani gerüttelt. Hier, das ist eine ganz wichtige Sache, weil viele Brüder kommen und er will einem bestimmten Bruder eine Nasiha geben und tut das öffentlich. Ja? Das ist eine Sache, die man meiden sollte, außer in bestimmten Fällen, wie zum Beispiel jemand, der eine Gruppe von Menschen ermahnen will, weil in dieser Gruppe ist dieser Fehler bei mehreren Leuten. Dann darf er das machen, aber er darf nicht eine Person davon so nennen und so auf den Finger sozusagen auf diese Person zu zeigen. Okay? Außer in bestimmten ganz seltenen Fällen, zum Beispiel bei einer Ausbildung, yani wenn man etwas lernt in einer Klasse oder in einem Lehrplatz und so weiter und so fort, dann darf man das schon machen, als Ermahnung für die anderen. Als Ermahnung für die anderen. Okay? Verstanden? Aber grundsätzlich, oder jemand, der ein Vater über seine Kinder, der darf schon, sagt, ja, heute hat der eine das und das gemacht, und pass auf, dass ihr darin fällt. Wenn er für die anderen eine Lehre davon ziehen will, und er ist in einer Position, wo er über andere gestellt ist, dass er ja eine Lehrposition ist, oder eine Führerschaftsposition ist, solange er die Gefühle des einen, solange er darauf achtet, die Gefühle des einen nicht zu verletzen, darf er das machen. Ansonsten bleibt es bei den normalen Regeln, dass du eine Nasiha sollte unter vier Augen sein. Okay? Und Al-Fudayl sagte, Al-Mu'minu yasturu wa yansah, wal-Fajiru yahkiku wa yu'ayyir. Der Mu'min, der bedeckt und gibt Ratschlag. Und der Unsittliche, der missbraucht, missbraucht oder yani zerreißt und yani macht sich über einen oder yani tut einen yani zur Schau stellen oder tut ihm yani mal auf den Finger mit ihm zeigen. Und Abdul Aziz ibn Abi Rawud sagte, كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا يَأْمُرُهُ فِي رِفْقٍ فَيُؤْجَرُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ يَخْرِقُ بِصَاحِبِهِ فَيَسْتَغْضِبُ أَخَاهُ وَيَهْتِكُ سِرَّهُ. Er sagt, die vor euch waren, yani die Gefährten und die Salaf, wenn einer von seinem Bruder was Schlechtes gesehen hat, dann hat er ihm das gebeten mit in Sanftmütigkeit. Sanft. Und somit wurde er in seinen Gebeten und Verbeten belohnt. Und der einer von diesen zerreißt sein Gefährte, yani derjenige, den er eine Nasiha geben will, und somit bringt es yani seinen Bruder dazu, dass er wütend wird und stellt sein Geheimnis zur Schau. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma wurde gefragt über das Gebeten des Herrschers, das Guten des Herrschers, für den Herrscher und das Verbieten von ihm, von das Schlechte. Er sagte, إن كنت فاعلا ولا بد فبما ففيما بينك وبينه. Yani wenn du das unbedingt machen musst, ha, dann unter vier Augen. Und der Imam Ahmad rahimahullah sagte, laysa ala al-muslimi nushu al-dhimmi wa alayhi nushu al-muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم. يعني ده مسلم muss nicht, es ist keine Pflicht über ihm, eine Nasiha an Dhimmi zu geben. Ein Dhimmi ist ein Kafir, der Jizya zahlt, unterwürfig in einem islamischen Staat lebt. Und in einem islamischen Staat lebt. Es ist keine Pflicht über den Muslim, dass er zu einem Kafir Nasiha gibt, sondern es ist über ihm Pflicht, die Nasiha an die Muslime zu geben, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und die Nasiha ist für jeden Muslim, und dass er für die Gemeinschaft der Muslime und ihrer Allgemeinheit die Nasiha gibt. Und das ist hier auch wieder eine kleine Sache, auf die ich aufmerksam machen möchte. Viele Leute bemühen sich, ja, und sorgen sich um die Kuffar, und sorgen sich, ja, und geben Ratschläge an die Kuffar, ja, und leider meistens sogar Ratschläge, wie sie die Muslime vernichten und zerstören können. Ja. Aber allgemein, ha, und helfen, ha, so wie damals in Österreich, wo ja, ein Hochwasser war, ha, da sind die auf einmal, diese Munafiqin-Jugend Österreich, gesprungen, ha, und haben ja, geholfen und haben ha, gezeigt, wie man das macht, und haben die Ärmel hochgekrempelt und haben ja, eine Hand angelegt und so weiter. Während diese Munafiqin, wal'iyadu billah, kein einziges Mal das gemacht haben für die Muslime, möge Allah Azza wa Jalla sie vernichten. Ja, so ist der, die Nasiha und deine Sorge und deine Liebe und das für den Muslim und nicht für den Kafir. Ja, Allahu ta'ala alam. So, wir sind inshallah fertig mit diesem Hadith. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullah.